Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir hochversetzt sind. Und ich danke dir, dass wir mit dir nicht nur hochversetzt sind, sondern ich danke dir, dass wir auch so wie du bist in dieser Welt sind. Ich danke dir, Herr, dass uns hier alles zur Verfügung steht, was du hattest, als du auf dieser Erde warst, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du in uns lebst. Ich danke dir wirklich, dass du durch uns wirken willst. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Was das heißt, seine Auferstehungskraft lebt in uns. Wir haben es vorher gesungen. Seine Auferstehungskraft, sie lebt in uns. Sie lebt in uns. Weißt du, und wenn diese Auferstehungskraft in uns lebt, weißt du, welcher Tod, welcher Teufel soll uns noch irgendwas anhaben? Welcher Tod und welcher Teufel, weißt du, soll dir noch irgendwas schaden können, wenn diese Auferstehungskraft in dir lebt? Also schau auf diese Auferstehungskraft. Schau nicht auf das, was der Teufel tut, sondern schau auf das, was Gott tun möchte. Lass uns wirklich unseren Fokus richten auf das, was Gott tut, auf das, was er tun möchte. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, in Römer 18 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Leiber durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Weißt du, er wird unseren Leib lebendig machen. Wenn der Teufel es geschafft hat, irgendwo Krankheit, irgendwo Schmerz reinzubringen, weißt du, Gott mit seiner Auferstehungskraft wird das wieder raustreiben, wird es wieder lebendig machen. Weißt du, er ist der Gott des Lebens, er ist der Gott des Lichts, er ist der Gott des Heils. Weißt du, er ist wirklich da, um uns wirklich reinzumachen, um uns perfekt zu machen, um uns gesund zu machen. Also wenn du noch irgendwo was hast in deinem Körper oder auch in deiner Seele, weißt du, dann nimm das für dich heute Morgen in Anspruch, weißt du. Nimm das, schau auf den in dir und nimm dir wirklich diese Auferstehungskraft in Anspruch, weißt du, ziehst dir gerade, weißt du, es ist diese Quelle, du kannst von unten ziehen oder von oben ziehen, das ist völlig egal, aber schau auf diese Quelle und zieh das wirklich, zieh das, mach dir das bewusst, weißt du, schau auf diese Quelle, die von innen nach außen wirkt. Weißt du, Gott ist der, der von innen nach außen wirkt. In der Welt oder überall sonst ist so viel, was von außen auf dich einwirken möchte. Ja? Oder auch irgendwelche Sachen, wo dir in der Welt verkauft wird, was dir helfen könnte. Weißt du, sind immer irgendwelche Versuche von außen. Aber Gott hat wirklich eine Lösung geschaffen, indem er diese Kraft, diese Auferstehungskraft in uns hineingepflanzt hat. Und es wirklich aus uns rauskommt, aus uns raus wirkt, aus uns raus lebendig macht. Weißt du, dieses Leben, es ist lebendig in uns. Dieses Leben, es wirkt in uns, weißt du, und es will raus. Es will raus, weißt du, dieses Leben will raus. Ja, weißt du, diese Gottesdienste, diese Veranstaltungen sind wirklich für da, dass wir uns neu füllen, dass wir uns neu ausrichten. Weißt du, aber das Leben ist da, heute, morgen. Und immer wenn du es anzapfst, ja, weißt du, wenn du weitergehst die Woche, das Leben ist da, dieses Leben lebt in dir und dieses Leben will raus, ja, mach dir das bewusst, egal wo du stehst, egal wo du gehst, ja, dieses Leben ist in dir und es ist die Auferstehungskraft, die alles lebendig macht, die dich lebendig macht und es ist die Auferstehungskraft, die durch dich wirkt und wieder zu anderen Menschen sich freisetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich hatte noch spezifisch den Eindruck, dass Gott jemanden heilen möchte, der Probleme hat mit der Hand. Und ich habe das gesehen, du kannst nicht richtig greifen. Und ich habe irgendwie gedacht, es hat mit dem Mittelhandknochen zu tun. Vielleicht war der gebrochen oder vielleicht hattest du einfach eine Verletzung irgendwann. Aber jedenfalls, was dich beeinträchtigt, ist, dass du nicht richtig greifen kannst mit deiner Hand. Wen betrifft das heute Morgen? Da hinten. Super. Kommt nach vorne. Ist noch jemand, den das betrifft? Ja, auch wenn es dich am Livestream betrifft. Häng dich mit dran. Ja, und für euch beide möchte ich einfach beten. Genau, ich frage schnell, was war die Ursache? Arthrose. Arthrose, okay. Und was ist bei dir die Ursache? gestoßen, also mit Finger. Ach, gestoßen, dagegen gestoßen und deswegen, okay. Du kannst nicht ganz, okay, du kannst nicht ganz zumachen, bei dir ist auch, okay, auch nicht ganz die Hand zumachen. Okay, danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir wirklich, dass du mit deiner wiederherstellenden Kraft wirkst, Herr, in dieser Hand. Ich danke dir, Herr, dass du volle Beweglichkeit freisetzt. Danke, Herr, das setzen wir frei jetzt in deinem Namen, Herr. Danke, Herr, für volle Beweglichkeit, Herr. Keine Einschränkung, jede Einschränkung muss weichen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, jeder Knorpel, jede Sehne, jedes Band, Herr, in die Schöpfungsordnung Gottes, das setze ich frei, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, auch bei dir. Danke, Herr. Danke, Herr, Wiederherstellung. Wiederherstellung in die Beweglichkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Sehnen, Bänder, Muskeln, völlig in die Ordnung Gottes. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Versuch's zu bewegen. Was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Hat sich was verändert? Besser. Ich kann jetzt schon greifen. Du kannst, ja. Er greift mich, ja. Was hat sich bei dir verändert? Immer noch dick. Ist immer noch dick. Aber hat sich die Beweglichkeit verändert? Minimal. Minimal, minimal. Dann glauben wir, dass Gott weiter dran bleibt. Danke, Herr, dass du weiter wirkst, Herr, dass du die Beweglichkeit vollständig wiederherstellst. Danke, Herr, für das Werk, das du bereits vollbracht hast. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Gebt ihm alle Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, danke, danke. Und dann habe ich noch eine andere Situation gesehen, und zwar habe ich gesehen, irgendjemand, der gerade am Bauen ist, entweder ein Haus oder vielleicht auch eine Wohnung, die du renovierst, aber du bist auf jeden Fall am Bauen, du hast ein Projekt, und ich habe da einfach das so bildlich gesehen, wie wenn da was fehlt, und ich habe Gott gefragt, was ist das, was da fehlt, und ich glaube, das können zwei Dinge sein. Ich glaube, das eine kann sein, entweder du hattest Handwerker, die abgesprungen sind, die dich haben einfach sitzen lassen. Oder das Zweite, was sein kann, ist einfach, dass du finanziell in Schwierigkeiten gekommen bist und deswegen das Ganze ins Stocken geraten ist. Gibt es da jemand, den das betrifft, der einfach ein Bauprojekt hat und genau, wo es gerade stockt, entweder weil Handwerker fehlen oder weil Finanzen fehlen? Ja, genau, dann kommt nach vorne. Genau, vielleicht. Kann ich kurz fragen, wo es euch betrifft? Wohnung renovieren. Und, also, aber gibt es da so einen Fall, dass Handwerker abgesprungen sind oder finanziell Schwierigkeiten sind? Ich würde sagen, vielleicht beides. Vielleicht? Das, also. Ich würde sagen, beides, weil ich weiß nicht, ob die Handwerker pünktlich kommen. Okay, okay, okay. Was? Bei mir ist eine kleine Wohnung auf den Galapagos, die jetzt gerade renoviertes Bedürfnis ist. Und ja, ich würde gerne eine Umbau. Und dir fehlen dir Finanzen oder fehlt es an Handwerk? Die Finanzen. Die Finanzen, okay. Genau, bei uns ist eine Altbausanierung und die Kosten haben wir massiv unterschätzt. Das heißt einfach, es ist deutlich mehr geworden, je mehr wir gemacht haben. Wir merken, wie Gott uns hilft, aber trotzdem ist es so, dass ich da schon Ja sagen muss zu dem, was du gesagt hast. Also, ja. Ja, okay, genau. Ja, das war sowas, was ich gesehen hatte. Ne? Gut, super, dann bete ich für euch und ich setze das frei. Danke, Herr. Ich setze wirklich frei Finanzen, Herr, für diese Bauprojekte, für diese Projekte, die am Laufen sind. Ich danke dir wirklich, dass du die nötigen Finanzen reinbringst, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Egal, welche Gründe dazu geführt haben, dass die Kosten irgendwie gestiegen sind oder unerwartete Kosten gekommen sind oder auch Handwerker, die abgesprungen sind. Danke, du kennst diese jeweilige Situation und ich setze wirklich frei, dass das Ganze jetzt ins Laufen kommt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Keine unnötigen Verzögerung mehr. Danke, Herr. Ab jetzt setzen wir wirklich deinen Lauf frei, deinen Fluss frei in diesen Bauprojekten und ich setze wirklich frei auch, dass die nötigen Finanzen da sein werden, Herr, zur richtigen Zeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du kommst, dass du immer zur richtigen Zeit kommst und ich danke dir für Finanzen, die reinkommen werden. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Das setzt mir frei. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Dich auch noch. Danke, Herr. Das setzt mal auf frei. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Finanzen, Danke, Herr, für göttliche Beschleunigung. Danke, Herr. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, danke, Herr. Amen. Amen. Lasst uns ihm die Ehre geben und schreibt uns, wenn sich eure Situation, wenn die geschiftet hat. Ja, schreibt uns auch, wenn ihr am Livestream dabei seid und es betrifft euch und bei euch verändert sich diese Situation, dann lasst uns wissen. Schreibt uns ein Wunder at glorylife.net. Super. Dann gehen wir weiter ins Wort Gottes. Ihr dürft euch setzen und wir bekommen jetzt das Wort Gottes von unserem Christian. Halleluja. Ja, Gott ist echt wunderbar. Und ja, zu Beginn darf ich euch erstmal schöne Grüße noch ausrichten von unseren Pastoren. Die sind heute bei einer Konfirmation von ihrer Nichte. Genau, aber sie sind im Geist bei uns. Ja, Gott hat mir für heute Morgen so aufs Herz gelegt, nochmal zu sprechen über seine Gnade in Kombination mit Glauben. Und er hat mir das so stark aufs Herz gelegt, dass er mir einfach so auch einen Eindruck gegeben hat, ja, dass wir das wirklich, also dass die Christen auch in dieser Welt, dass es wirklich so das ein Fundament ist, sich in seine Gnade reinfallen zu lassen und in seinen Glauben letztendlich auch, an sein Wort, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in ihm ist letztendlich die Wahrheit verborgen. In ihm ist die ganze Wahrheit, in seinem Wort ist die ganze Wahrheit. Und wir dürfen uns dafür entscheiden, was wir für eine Wahrheit annehmen. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir gerade leben, na, wir leben in der Endzeit und wir sehen auch immer mehr, wie sich das Ganze zusammenspitzt. Wir sehen immer mehr, wie Kriege sind, wie Umweltkatastrophen sind und so weiter und so fort. Und da hat mir einfach der Heilige Geist so gezeigt, du brauchst diese Gnade, du brauchst dieses vollkommene Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und du brauchst diesen Glauben an Jesus, an das Wort, weil sonst schwimmst du mit der Welt mit und das geht in eine andere Richtung. Wenn du aber auf ihn vertraust, wenn du dich in diesen Gnadenstrom reinfallen lässt, dann geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann geht es aufwärts. Und das ist das, was Gott für seine Gemeinde möchte. Das ist das, was Gott für dich und für mich möchte, dass wir ein Licht sind, dass es bei uns aufwärts geht und nicht abwärts geht, wie in der Welt es abwärts geht. Jetzt kannst du sagen, ja, in der Welt gibt es Superreiche und so weiter, da geht es doch gar nicht abwärts. Aber wenn du ihr Leben anguckst von diesen Superreichen, dann ist es auch nicht immer das Wahre vom Ei. Ne? Die meisten sind mehrmals verheiratet, die anderen haben ihr Fokus nur aufs Geld und so weiter. Und richtig glücklich, weiß ich nicht, schauen sie jetzt nicht alle aus. Aber Gott möchte, dass du und ich glücklich sind. Und deswegen einfach die Ermutigung, wie gesagt, heute Morgen, uns die Entscheidung nochmal neu zu machen, in seine Gnade reinfallen zu lassen, auf sein Wort zu vertrauen. Denn in 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, mit unserem Glauben überwindest du die Welt. Mit unserem Glauben, mit deinem Glauben an die Wahrheit, an Jesus, an das Wort Gottes, überwindest du jede Krankheit, überwindest du jeden Mangel, überwindest du alles, was es hier auf dieser Welt gibt, was der Teufel hier in diese Welt hineingesetzt hat, überwindest du durch deinen Glauben. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und ich kann es heute Morgen einfach nur so weitergeben und dich ermutigen, halte fest an seinem Wort. Halte fest an Jesus. Fokussier dich mit deinem Glauben nicht auf die Welt. Glaub nicht, was die Welt sagt, dass es alles bergab geht, sondern glaub an das Wort, wo drin steht, dass die Söhne und Töchter immer mehr offenbar werden, dass die Herrlichkeit immer mehr zunimmt, dass Gott mit Zeichen und Wunder dich begleiten wird auf deinem Weg, den ganzen Tag, wo du auch hinkommst, dass du ein Günstling Gottes bist und so weiter und so fort. Halte daran fest und nicht auf dem, was die Welt sagt. Genau. Und da, wie gesagt, möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen, was zum einen Glauben bedeutet, aber auch Gnade bedeutet. Weil ich habe einfach so den Eindruck, auch in immer mehr, wenn ich so in Gespräche reingehe, auch mit anderen Christen, also fühlt euch da jetzt vielleicht heute Morgen nicht angesprochen, wenn doch, dann ist auch okay. Aber ich habe so immer wieder den Eindruck vom Heiligen Geist, viele Christen auch in der Welt halten nicht an der Gnade fest, sondern halten teilweise noch am Gesetz fest, also am Gesetz Gottes. Aber wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem alten Bund, sondern wir leben in dem neuen Bund. Da steht drin, dass Jesus es vollbracht hat. Wir leben in der Gnadenzeit. Du und ich haben von Gott alles geschenkt bekommen und nicht, weil es du verdient hast, sondern weil Gott es wollte, weil Jesus es vollbracht hat am Kreuz. Und das ist ein großer Unterschied. Immer wieder spreche ich mit Christen, die dann sagen, ja, ich muss das tun, weil Gott ist, weil es im Wort Gottes steht. Ich muss das oder das tun. Ja, ich sage dir ganz klar, wenn du damit anfängst, ich muss das tun, weil es da drin steht, dann an alle Männer, könnt ihr jetzt schon mal rausgehen. Das Erste, was ihr machen solltet, ist euch erstmal beschneiden lassen, ja, weil das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz. Also fangen wir mal da dran an, ja, und es geht dann weiter mit dem Gesetz. Und ganz ehrlich, seid mal ehrlich, wer von euch hat in seinem Leben noch nie gesündigt? Strecke ich auch noch. Also ich wollte es eigentlich andersrum formulieren, gedanklich war ich wohl ganz anders. Also wer von euch hat noch nie gesündigt? Okay, wer von euch hat die ganze letzte Woche nicht gesündigt? Okay, gut. Wir brauchen alle die Gnade. Wir brauchen diese Gnade, weil wenn du unter dem Gesetz lebst und wenn du nur sagst, das und das muss ich tun, damit ich Gott gefalle, dann sage ich, musst du das ganze Gesetz halten. Solltest du jetzt anfangen, darfst du nicht, wohlgemerkt, gleich am Anfang gesagt, Tiere zu schlachten, weil irgendwie muss ja deine Sünde vergeben werden. Aber unter dem Gesetz ist es nun mal so, irgendjemand muss deine Sünde getragen haben. Aber Gott hat seinen Liebsten das Allerbeste geschickt, Jesus Christus, hier auf diese Welt, der für uns gelitten hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der sein Blut für uns vergeben hat, damit wir nicht mehr unter diesem Gesetz, unter dem Fluch dieses Gesetzes sind, sondern damit wir frei sein dürfen in ihm. In ihm dürfen wir frei sein. Wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann hast du es geschenkt bekommen. Es ist nicht mehr, dass du dieses Gesetz erfüllen musst. Du kannst es gar nicht erfüllen. Es hat keiner geschafft, hier auf dieser Welt dieses Gesetz zu erfüllen, außer Jesus. Und er hat es für dich erfüllt, damit du es nicht mehr erfüllen musst, damit du in dieser Gnade leben darfst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich zu verstehen, dass du in diese Gnade wirklich hineinkommst. Diese Gnade ist so wichtig, weil der Teufel kommt immer wieder und versucht dich von Jesus wegzuziehen. Selbst wenn du was Gutes getan hast, du hast nicht genug Gutes getan. Ah, Joni, ja, hast die letzten 2 Tage was Gutes getan. Ich kenne einen, der hat viel bessere Sachen gemacht wie du, der war viel besser wie du. Ja? Und schon kommt die erste Verdammnis. Der Teufel versucht dich abzuhalten, du hast einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. So versucht dich der Teufel zu catchen, er versucht dich unter Verdammnis zu bringen, er versucht dich rauszuholen aus dieser Gnade, er versucht dich wegzubringen von diesem Lebensstrom, was du in dir hast, vom Heiligen Geist, von Jesus letztendlich versucht er dich immer weiter wegzubringen und du sagst nächstes Mal einfach, nee, Jesus hat es für mich vollbracht, Jesus hat es für mich vollbracht. Wenn Gott mich anschaut, schaut er Jesus an. Wenn Gott auf mich, auf mein Leben blickt, dann blickt er auf das Leben Jesus, der es vollbracht hat. Im Wort steht, dass du rein und heilig bist. Wie kannst du rein und heilig sein? Geht eigentlich gar nicht. Es geht nur durch das vollbrachte Werk von Jesus. Durch diesen Tausch am Kreuz. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast als deinen Herrn. Ab dem Moment hat ein Switch stattgefunden. Sein Leben gegen dein Leben. Ist es nicht fantastisch? Ist es nicht wunderbar? Und da lebt sich's einfacher. Es lebt sich wirklich einfacher. Johannes 1, Vers 16, da heißt es, und aus seiner Fülle, also aus der Fülle von Gott, haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Hier steht eigentlich Gnade, Anti-Gnade, anders übersetzt Gnade anstatt Gnade. Und in der Amplified nochmal übersetzt heißt der gleiche Bibelvers, denn aus seiner Fülle haben wir alle eine Gnade nach der anderen empfangen und geistlichen Segen über geistlichen Segen und sogar Gunst über Gunst und Gabe über Gabe. Das ist das, was du bekommen hast. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Eine Gnade nach der anderen. Also diese Gnade hört nie auf. Diese Gnade ist, wow. Also du hast vor einer Stunde Gnade empfangen und jetzt kommt schon wieder die nächste Gnade auf dich zu. Du hast gerade die Gnade empfangen, gleich kommt wieder die nächste Gnade auf dich zu. Gunst über Gunst, wo du auch hingehst. Ne? Du hattest Gunst, was weiß ich, beim Einkaufen. Kannst du auch Gunst erwarten, wenn du nach Hause kommst oder in die Arbeit gehst? Gunst über Gunst, Gabe über Gabe, Gnade über Gnade. Das ist das, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist das, was Gott für dein Leben hat. Das ist das, was er für dich letztendlich hat. Und das ist echt fantastisch. Na, ich habe früher immer gedacht, ganz früher, ja, jetzt hast du was richtig gemacht und dann danach kommt so die Belohnung von Gott, oh, danke Gott, ne? Und dann hast du wieder was falsch gemacht, oh, jetzt musst du aufpassen, weil jetzt kommt irgendwas Schlimmes von Gott. So war mein Denken früher und so habe ich gemerkt, so denken einige Christen hier in dieser Welt immer noch. Aber das ist nicht so. Das ist falsches Denken. Das Denken von dir und von mir darf sein, egal ob du was richtig oder falsch machst. Du hast Gnade über Gnade, Gunst über Gunst, Gabe über Gabe, Segen über Segen. Du bist gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Und jede Verheißung ist Ja und Amen durch Jesus Christus. Das sollte dein Bewusstsein sein. Mit dem solltest du in der Früh aufstehen. Ja, ich erwarte heute wieder Gnade über Gnade, Gunst über Gunst, Segen über Segen erwarte ich. Das ist das, was Gott für dich möchte. Das ist wow. Das ist echt wow. Und ja, da sollten wir einfach wirklich das ablegen, dass wenn wir einen Fehler machen, dass Gott dann nicht mehr für uns ist, dass er nicht mehr das Beste möchte, dass er dann seine Gunst von uns abzieht, dass er nicht mehr mit uns ist. Das kommt nicht von Gott, dieses Denken. Ja? Es kommt letztendlich auch vom Teufel. Beziehungsweise ist vielleicht auch religiöses Denken. Und das muss einfach raus. Ja? In 2. Timotheus 2, Vers 1, auch aus der Amplified zuerst, heißt es, so sei du, mein Sohn, stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Beziehungsweise aus einer anderen Übersetzung heißt es noch, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns Jesus Christus geschenkt hat, alle Kraft geben, die du für deine Aufgabe brauchst. In seiner Gnade ist Kraft. In seiner Gnade kann er wirken. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, Herr, ich kann das einfach nicht. Herr, es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Ja? Und da, wenn du da bist und dann zum Herrn schreist, sage ich, bist du in der besten Position, wo du jemals sein kannst. Weil wenn du sagst, ich kann's nicht, Herr, übernimm du, dann sage ich dir, entsteht was Großartiges. Wenn du aber sagst, ja, kann ich eh, habe ich schon 100-mal gemacht, brauch keine Gnade, brauch das alles gar nicht, ich mach das wie immer, dann fährst du irgendwann voll gegen die Wand. Wir dürfen wirklich uns in diese Gnade reinfallen lassen. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wirklich unseres loszulassen, einzutauchen in diesen Gnadenstrom von Jesus, es aus ihm herauszumachen, aus seiner Kraft zu machen. Lass einfach mal, ja, wenn du auch heute vielleicht noch in Herausforderungen bist, wenn du heute denkst, wow, ich habe so viel Kraft da reingesteckt, ich kann nicht mehr. Lass einfach mal los in diese Gnade. Lass dich einfach mal fallen in seine Gnade hinein. Lass echt mal alles los und sag, Herr Jesus, übernimm du, mach du es. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Und du wirst merken, wie Jesus anfängt, in deinem Leben zu wirken. Und weißt du, das kann in der Kindererziehung sein. Also ich habe schon gemerkt, aus eigener Kraft kommst du da ab und zu an deine Grenzen. Du weißt einfach nicht mehr weiter. Du weißt nicht, wie du das jetzt hinkriegen sollst. Aber umso wichtiger ist es, in seine Gnade reinzugehen, zu ihm zu kommen, zu sagen, Herr Jesus, du siehst die Situation. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Herr Jesus, ich bitte dich, übernimm du. Und du wirst merken, wie sich Dinge drehen. Diejenigen, wo verheiratet sind, habt ihr schon mal versucht, euren Ehepartner zu verändern? Ist mal ehrlich. Wer hat schon versucht? Wie viel hat einen Erfolg? Okay, keiner. Die nicht verheiratet sind, hast du schon mal versucht, deinen besten Freund oder Freundin zu verändern, weil dir irgendwas nicht gepasst hat. Beziehungsweise kannst du auch bei dir anfangen. Wer hat sich schon mal vorgenommen, am Neujahr, das mache ich dieses Jahr komplett anders? Okay, bei wie viel hat es geklappt? Okay, zwei, okay. Ein paar sind noch unentschlossen. Was ich sagen möchte, jemanden, dich selber noch zu verändern aus deiner Kraft heraus, kann gelingen, ist aber teilweise echt aufwendig. Also kostet ziemlich viel Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wo ihr gestreckt habt. Weiß nicht, ob es für euch leicht gegangen ist. Habt gesagt, ja klar, hat super funktioniert, war gar keine Anstrengung von jetzt auf nachher. Keine Ahnung, oder? Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, na, ich habe früher geraucht. Ich habe, glaube ich, 5-mal versucht, selber mit dem Rauchen aufzuhören. Es war anstrengend und ich bin immer kläglich gescheitert. Sage ich ganz ehrlich. Ja, bis Gott gekommen ist in mein Leben, bis Jesus gekommen ist in mein Leben, da ging es irgendwie leicht. Ich weiß auch nicht, es ging irgendwie leicht. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da waren wir schon verheiratet, meine Frau und ich und meine Frau. Ja, ich wollte eine rauchen, meine Frau nimmt die Zigarettenschachtel weg und sagt, ah, das geht jetzt mal ohne. Ne? Hat die einfach weggenommen, ja. Hey, ich sag's euch, ich bin in diesem Zimmer Viereck gelaufen. Es war einfach da, aber dann kam irgendwann Jesus in mein Leben und es hat mir überhaupt gar nichts mehr ausgemacht. Es war einfach weg, aus seiner Gnade heraus hat er mich verändert. Und ich kann euch sagen, es ist nicht das einzigste Beispiel, wo er mich verändert hat. Es gibt hunderte Punkte, kann ich euch aufzählen, wo ich selber gesagt habe, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ja, ich hab's 5000 Mal versucht, ich kann's nicht. Aber Jesus hat's einfach gemacht. Und so ist es auch in eurer Ehe. Wisst ihr, wenn wir gemeinsam rangehen in der Ehe, wenn wir gemeinsam füreinander beten, dann wird Gott es gut machen. Er wird vielleicht nicht immer deinen Ehepartner verändern, vielleicht verändert er auch dich, weil eigentlich dein Ehepartner ganz in Ordnung ist und du vielleicht in dem Punkt nicht in Ordnung bist. Also auf das musst du dich einstellen, aber er wird es einfach gut machen. Er wird es perfekt machen, so dass ihr glücklich sein könnt. Aber lasst uns da wirklich reinfallen in diese Gnade. Lasst uns das wirklich machen, in seine Gunst rein, in diesen Gnadenstrom hineinfallen lassen. Um es besser verstehen zu können nochmal, was Gnade wirklich ist, möchte ich noch mal kurz den Vergleich machen zwischen Gesetz und Gnade. Und zwar lesen wir in Johannes 1, Vers 17, durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus zu uns gekommen. Hier sehen wir, dass ein Wechsel stattgefunden hat, als Jesus gekommen ist. In Galater 4, 4 bis 5, sind jetzt ein paar Bibelstellen, sorry, müssen wir durch. In Galater 4, 4 bis 5 heißt es, als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnrecht oder Sohnesrecht bekämen. Jesus hat dich und mich, wie gesagt, vom Gesetz losgekauft. Er hat dich richtig losgekauft. Und darauf dürfen wir uns stellen. Wirklich, wir dürfen uns darauf stellen, dass wir frei sind vom Gesetz. Genau, als wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, heißt es noch in Römer 7, Vers 4, also seid ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Halleluja. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das immer wieder vermischen, sage ich jetzt einfach, die Dinge vom Gesetz und die Dinge der Gnade. Und da fand ich das Beispiel einfach so schön mit den, kennt ihr das Beispiel mit den neuen Schläuchen, ja, mit dem Wein und den neuen Schläuchen in Matthäus 9, Vers 17. Und niemand wird doch neuen Wein in alte Schläuche füllen. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Dann würde der Wein auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche und beide bleiben erhalten. Und so kannst du einfach nicht Gnade mit dem Gesetz mischen. Du kannst nicht gesetzlich sein und ein bisschen Gnade dazu tun oder Gnade haben und ein bisschen Gesetz dazu tun. Ich fand das Beispiel einfach für mich einfach so anschaulich. Die Schläuche werden platzen. Es wird nicht funktionieren. Es wird einfach nicht funktionieren. Das Neue ist die Gnade. Das Alte ist das Gesetz. Die Zusammenmischung geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Und deswegen dürfen wir in der Gnade bleiben. In Römer 11, Vers 6 heißt es, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und das ist wirklich so wichtig auch in deinem Alltag. Mach es nicht aus deinen eigenen Werken heraus. Versuch es gar nicht aus deinen eigenen Werken heraus, weil dann ist die Gnade keine Gnade mehr. Ich weiß nicht, fällt mir gerade so ein, hast du dir schon mal vorgenommen, Herr, ja, wenn du so richtig gebrannt hast, Herr, heute sündige ich nicht mehr, heute mache ich das nicht mehr, heute lebe ich mal so richtig nach deinem Wort. Hast du schon mal versucht? Also ich habe schon mal versucht, ich will nicht wieder sagen, ich bin kläglich gescheitert. Weil gerade dann, wenn du das sagst, heute gebe ich mir mal so richtig Mühe, na, so aus deinen Werken so richtig heraus, ja, heute mache ich das mal. Da kommt der Teufel mit 1000 Dingen und du sagst doch, am Ende des Tages kannst du nur auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich habe es nicht geschafft, vergib mir. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber weißt du, diese Anstrengung, die musst du gar nicht tun. Da ist der Fokus der falsche, weil du sagst, Herr, heute mache ich aus meinen Werken, mache ich jetzt mal wieder den Tag so richtig gut. Aus meinen Werken versuche ich es jetzt mal. Der Fokus ist du selber. Und das ist das Problem. Die Ambition, alles richtig zu machen, ist eine gute. Also nicht falsch verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, du sollst den Tag starten und sagen, heute mache ich alles, was dir nicht gefällt, Herr. Also diese Ambition ist auch die falsche. Aber aus deinen Werken heraus ist der falsche Fokus. Der richtige Fokus ist, auf ihn zu schauen. Herr, du weißt, ich möchte alles richtig machen. Ich kann es nicht. Herr, helf du mir. Helf du mir. Leite du mich. Führe du mich. Wirke du durch mich heute. Das ist der richtige Fokus. Oder wenn du in Heilungsdienst heute gehst, ja, heute Morgen, haben wir den Heilungsdienst, weiß ich, wenn du dann vorne gehst und heute früh schon gesagt hast, Herr, heute werde ich wieder alle heilen, die zu mir kommen. Falscher Fokus. Es ist nicht schlecht, dass alle geheilt werden. Versteht mich nicht falsch. Aber der Fokus ist, wenn du in der Früh auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich kann keinen einzigen heilen. Wirke du durch mich. Heil du die Menschen. Mach du es. Berühr du sie. Gib ihnen einen Touch vom Himmel. Gib ihnen einen richtigen Touch von dir persönlich. Wirke du durch mich, so wie du noch nie gewirkt hast. Ich bitte dich, übernimm du mich, Heiliger Geist. Dann ist es die richtige Haltung. Dann ist es nicht aus dir heraus, sondern dann ist es aus ihm heraus. Und ich versuche immer mehr, das in meinen Alltag zu integrieren. Nicht immer gelingt es mir. Ab und zu bin ich noch ein bisschen selbstbezogen, ichbezogen, ganz ehrlich. Aber ich versuche es immer, immer mehr abzugeben. Herr, in der Arbeit, Herr, ich kann's nicht, übernimm du. Einfach dieses Geständnis zu machen. Vor dem Predigen mache ich es eigentlich schon immer. Herr, ich habe mir das angewöhnt. Ich weiß nicht, was ich zu den Leuten sprechen soll. Und selbst wenn ich das Intelligenteste spreche, es bringt mir gar nichts. Ich möchte, dass du durch mich sprichst. Ich möchte, dass du die Leute touchst. Ich möchte, dass du das weitergibst, was du auf dem Herzen hast und nicht, was ich habe. Weil es bringt einfach nichts. Ich möchte einfach, meine innere Haltung ist, ich möchte, dass du in dieser Welt durch mich einfach wirkst, dass du in dieser Welt durch mich die Herrlichkeit reinbringst. Weil ich kann es einfach nicht. Und das ist eine gewisse Selbstaufgabe, das ist eine gewisse, ja, nicht die Ich-Bezogenheit, sondern die Jesus-Bezogenheit. Den Fokus auf Jesus zu haben, ihn wirken lassen. Und versucht es einfach mal. Versucht es einfach mal, euren, vielleicht ist noch ein bisschen Stolz, ich kann das eh gut, deswegen brauche ich keinen oder keine Ahnung, was noch da dahinter ist. Ja, versucht es einfach mal alles abzulegen und wirklich auf die Knie zu gehen und sagen, Herr Jesus, übernimm du jeden Bereich meines Lebens. Und du wirst merken, dass jeder Bereich deines Lebens zum Leben erweckt, dass er anfängt zu blühen, weil er es macht. Du kannst kein Leben reinbringen in irgendwas. Aber er ist das Leben. Und wenn du ihn wirken lässt, dann kommt das Leben hinein in dein Leben, in jeden Bereich deines Lebens. Und du wirst merken, wie dein Leben aufblüht. Und es ist auch leichter für dich. Diese ständige Anstrengung, dieses ständige Ich muss, dieses ständige Ich muss Leuten gefallen, ich muss das tun, ich muss das Beste geben, ich muss dies oder jenes tun. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Und die Welt hat es. Und wenn wir mal in die Welt reingehen, die Zahlen mit Depressionen, mit Burnouts gehen immer weiter hoch, weil Angst und der Druck einfach da ist in dieser Welt. Aber du bist frei. Du musst es nicht tun. Du darfst es ihn tun lassen durch dich. Und das ist ein Schlüssel. Und diesen Schlüssel, so habe ich das einfach heute auf dem Herzen, wirst du noch mehr und mehr brauchen, weil dieser Druck und diese Angst in dieser Welt immer mehr zunehmen wird. Wir gehen wirklich in großen Schritten auf die Wiederkunft Jesus zu. Und du wirst, wenn du dir allein die Bibel aufschlägst und guckst, was noch alles passiert, da kannst du die Decke über deinen Kopf halten und sagen, oh, ich bin nicht mehr da. Aber wenn du dich in diese Gnade reinfallen lässt, wenn du ihn durch dich wirken lässt, dann ist dieser Druck weg. Dann musst du es nicht mehr tun, sondern dann kommt eine gewisse Freude auch. Ja, dann kommt eine Freude. Du darfst es tun. Er wirkt ja durch mich. Ich kann gar nichts falsch machen. Und selbst wenn ich irgendwie was falsch mache, wird es eher umdrehen und zum Guten für mich wenden. Das sollte deine Einstellung sein. Überall, wo du hingehst, ob du im Job bist oder wo auch immer. Nicht du musst es tun, sondern er wirkt durch dich und er wird es tun. Und das ist eine ganz andere Einstellung. Und ich musste das echt intensiv lernen und bin immer noch dabei, es zu lernen, es abzugeben, diesen Druck einfach abzugeben, weil er lastet so sehr oder er kann so sehr auf deinem Herzen, auf deiner Seele lasten, wenn du es zulässt, dich von dieser Welt triggern zu lassen, das von dieser Welt, diesen Geist, diesen Welt dir anzunehmen und da mitzuschwimmen. Und ich habe vorher im Lobpreis einfach auch noch mal ein Bild dafür gehabt, ja, ihr kennt das als Schwimmgegner, da gibt es ja sogar ein Lied, ne, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom, ja, und ich habe das einfach, so gesehen, wir sollten nicht mit dem Strom dieser Welt mitschwimmen, sondern wir dürfen den anderen Strom schwimmen, den Jesus-Strom, und du wirst merken, wie dieser Strom vom Heiligen Geist von Jesus dich in die Fülle führt, ins Glücklichsein führt. Du darfst derjenige sein, wenn um dich herum alles kracht, kannst du dich immer noch freuen. Ja, das will Gott. Freut euch alle Zeit. Warum? Warum kannst du dich freuen? Weil du weißt, für dich ist Gott. Gott ist hinter dir. Der Größte ist hinter dir. Er sorgt für dich. Er ist für dich. Er macht's für dich. Er kümmert sich um dich. Er hüllt dich ein mit seiner Liebe. Du bist niemals allein. Und deswegen kannst du dich freuen, auch wenn es links und rechts um dich kracht oder irgendwas. Du kannst dich freuen, weil er wird dich aus jeder Situation als Sieger herausgehen lassen. Das sagt das Wort Gottes. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Und deswegen wird es auch leichter. Und umso mehr ich es lerne, und es ist ein Prozess, umso leichter wird es. Und das ist auch bei dir so. Umso mehr du abgibst, desto leichter wird es. Kommen wir nochmal zum Gesetz. Unter dem Gesetz sagt das Wort Gottes, ich lasse die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden der Eltern bis in die dritte und vierte Generation. 2. Mose 34,7. Also überleg dir gut, ob du unter das Gesetz gehst. Ja? Unter der Gnade heißt es aber, ich werde gnädig sein gegen jede Ungerechtigkeit und an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Hebräer 8, Vers 12. Ist ein großer Unterschied. Ist ein großer Unterschied, ja. Einmal kommt der Fluch, kann man so sagen, auf dich, auf deine Kinder, auf deine Familie. Und das andere Mal sagt Gott, hey, ich denke gar nicht mehr dran. Jesus hat es vollbracht. Was möchtest du? Ich weiß gar nicht mehr, was du Falsches getan hast. Du bist heilig, du bist rein, du bist ein Kind Gottes. Ich liebe dich. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist nicht mehr selbstgerecht, wenn du dich unter die Gnade fallen lässt, sondern du bist zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Rein und heilig. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Das Gesetz sagt immer, du musst irgendwas tun, um gerecht zu sein. Ja? Das hört sich erstmal ganz normal an. Ja? Vielleicht bist du auch so aufgewachsen. Also ich bin auch so aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, weiß nicht mehr, meine Mutter oder irgendjemand hat es gesagt, boah, heute habe ich wieder eine gute Tat vollbracht. Ich habe irgendwie eine Oma oder irgendjemand über die Straße geführt oder habe das oder jenes Gutes gemacht. Heute wird mich der liebe Gott wieder beschenken oder heute. Ne? Also so in diesem Bewusstsein bin ich teilweise aufgewachsen. Ich habe was getan und deswegen bekomme ich Geschenke. Ist in der Welt so, so wachsen wir alle auf. Du hast was getan und deswegen bekommst du was. Also zumindest meistens solltest du was dafür bekommen. Also zumindest tickt so die Welt. Du musst was tun, dafür bekommst du was. Bei Jesus ist es anders. Bei Jesus ist es ganz, ganz anders. Und wir tun, nicht wir, einige, manche vielleicht, tun sich noch schwer, diese Geschenke einfach anzunehmen. Das kann ich doch nicht einfach annehmen. Ich muss doch irgendwas dafür tun. Ich muss doch da eine Leistung erbringen, damit ich das auch bekomme, dieses Erlösungswerk. Ich muss doch da irgendwie was Großartiges tun, damit mich Gott auch segnet. Nein, nein. Das Einzige, was du tun darfst, ist diese Geschenke annehmen und zwar im Glauben. Jesus hat es uns einfach gemacht. Für manche ist es einfach viel zu einfach. Die machen eine Religion draus, da müssen wir stundenlang diskutieren, ja jahrelang diskutieren, die dann sagen, nein, so einfach kann das gar nicht sein. So ist es doch nicht gemeint im Wort Gottes. Ich gebe dir einen Tipp, nimm einfach das Wort Gottes, so wie es da steht, und nimm die Einfachheit, weil sonst hätte Jesus nicht, also sonst hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Sonst hätte Jesus am Schluss nicht gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, er hat 5 Sachen vollbracht, 10 Sachen vollbracht, die Hälfte vollbracht, sondern er hat alles für dich und für mich vollbracht am Kreuz, damit du die Geschenke, die da sind, nur noch annehmen musst. Halleluja. Lass dich nicht mehr fordern. Du musst. Die Gnade, Gott bietet dir an. Da hast du es. Es liegt an dir, ob du es nimmst oder nicht. Okay, ist noch eine Entscheidung. Aber du musst nicht den Himalaya oder was auch immer besteigen, damit du Gunst vor Gott bekommst. Du hast die Gunst bekommen. Und das möchte ich dir wirklich heute Morgen mitgeben. Du hast die Gnade bekommen. Du hast die Liebe bekommen. Du hast alle Verheißungen, die es gibt in der Bibel. Hast du durch Jesus Christus bekommen. Alles ist Ja und Amen in ihm. Lasst uns da wirklich umdenken. Ich habe ab und zu das Gefühl, wir denken viel zu kompliziert, was wir alles tun müssen, um überhaupt mal für jemanden zu beten. Da brauchst du einen 5-Punkte-Plan mit Beten für Dummies oder keine Ahnung was. Ja, da musst du erst mal 20.000 Sachen machen und 50 Jahre im Dienst sein, damit du irgendwann mal irgendwie für Jesus in Dienst gehen kannst. Nein, es ist einfacher. Es ist einfacher. Herr, ich kann's nicht, wirke du durch mich. Herr, ich kann's einfach nicht, machst du durch mich. Es ist einfach. Einfach mal auf die Knie gehen und sagen, hier bin ich, Herr, hier bin ich. Ich lass alles los. Tust du. Wirke du, machst du, so einfach ist es. Und doch tun wir uns manchmal so, so schwer. Ja? Und da einfach die Ermutigung, seh es mal einfacher. Mach nicht eine Doktorarbeit draus, nichts gegen Doktoren, wenn mir jemand hier zuhört. Mach nicht eine Doktorarbeit draus, fang nicht an jetzt da, was weiß ich, eine Wissenschaft draus zu machen, sondern nimm es doch einfach mal an, was Gott für dich getan hat. Komm doch einfach mal zu ihm. Papa, hier bin ich. Was hast du heute wieder Tolles für mich? Und nicht, boah, was ist das für ein Tag? Was erwartet mich heute wieder? Gestern schon so einen Scheißtag gehabt. Was kommt morgen wieder und heute wieder? Ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ja, nein, also gute Sachen einfach mal. Freude. Liebe, du darfst dich fallen lassen und sagen, wirke du durch mich, Herr Jesus. Und ich erwarte das Beste, was du tust. Amen. Ja? Halleluja. Das Gesetz legt den Schwerpunkt, den Fokus auf dich. Du musst. Ja? Und wenn du es nicht schaffst, schlecht, Fluch. Die Gnade legt den Fokus auf Jesus, was er erreicht hat, was er für dich getan hat. Was er kann, seine Fähigkeiten sind zu deinen Fähigkeiten geworden, wenn du ihn nur mal ans Ruder lässt. Ja, da tun wir uns ab und zu schwer. Ich bin der Kapitän auf meinem Schiff. Ich lenke das Schiff. Krach, der nächste Eisberg voraus. Ja? Totalschaden. Mist. Ja, lass doch Jesus ran. Er kennt's. Er kennt die Zukunft. Er kennt deine Gegenwart. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Lass doch ihn mal ran. Er weiß, was dich glücklich macht. Er weiß, was für dich dran ist. Er weiß, was deine Zukunft ist. Er weiß, was deine Aufgabe ist im Leben. Und wenn du ihn ans Steuer ranlässt, na, dann können noch so viele Eisberge kommen. Der steuert dich durch. Der steuert dich durch. Und das ist eine Zusage. Halleluja. Amen. Ja, ist Gnade jetzt ein Freibrief zum Sündigen? Ha? Was ich jetzt alles gesagt habe, du kannst hier frei leben, du kannst machen, was du willst. Ah, bleib mal locker ein bisschen. Mach mal die locker, freu dich so ein bisschen. Ich sage euch, Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch kein Freibrief, um zügelloses Leben zu führen. Aber die Gnade, die echte Gnade, hilft dir, ein heiliges Leben zu führen, ein makelloses Leben zu führen, ein tadelloses Leben zu führen, mit Sünde aufzuhören. Wisst ihr, Sünde ist immer zerstörerisch. Sünde hat auch Konsequenzen. Ganz ehrlich, ich will das hier nicht kleinreden. Ja, Gnade und dann ist alles gut und keiner muss sich mehr an irgendwas halten. Nein, wenn du dich in die echte Gnade reinfallen lässt, dann wird sie dein Leben verändern. Und ich finde, das schöne Beispiel ist in Titus 2, 11 bis 14, das möchte ich kurz vorlesen. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um alle Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung der Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat über uns ausgeliefert und so weiter und so fort. Auf was ich hinaus will ist, die Gnade Gottes ist jetzt da und sie erzieht uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und so weiter. Die Gnade ist es, die uns verändert. Es ist nicht das Gesetz. Na, wir lesen das im Alten Bund, wo dir wirklich immer mal wieder, wenn du dich selber da reinversetzt, wahrscheinlich würdest du nicht anders reagieren, aber du immer wieder denkst, na, wenn du dieses Alte Testament losliest und sagst, hey ihr Israeliten, wann habt ihr es denn endlich mal kapiert? Jetzt hat euch Gott aus Ägypten rausgeführt, da ist eine Feuersäule, eine Wolkensäule, das Meer wurde geteilt, ihr habt noch Geschenke mitbekommen. Wann kapiert ihr denn endlich, dass Gott Gott ist und dass er für euch ist? Da denkst du, wenn du das liest, das muss doch irgendwann mal klappen, ne? Das müsste irgendwann mal Klick machen bei denen. Ja, und dann gucke ich mir mein eigenes Leben an und denke mir, wann macht es denn endlich Klick bei mir? Ja? Wann macht es denn endlich Klick bei mir? Ich will nicht sagen, du schaffst es nicht, aber ja, ich glaube einfach nicht dran, dass du schaffst, ganz ehrlich, aus deiner eigenen Kraft heraus. Du schaffst es nur, wenn du dich unter den Strom der Gnade begibst, wenn er dich verändern darf, wenn du ihm die Erlaubnis gibst, das Steuer, das Ruder zu übernehmen, dann wird dein Leben gelingen, dann wird er dich so verändern, wie er es geplant hat, ja, wie er es möchte letztendlich. Und das allein macht dich glücklich. Das ist es. Ich konnte mir früher nie vorstellen, ja, wo ich jünger war, wo ich Jesus noch nicht so kannte, dachte ich immer, boah, wenn ich jetzt in so eine Gemeinde gehe und Gott und dann, oh, das soll ich aufgeben, boah, Disco ist auch nicht mehr so gut und tanzen und abends feiern das ganze Wochenende, durchtrinken darf ich auch nicht mehr. Hey, was bleibt mir denn dann noch vom Leben? Nichts mehr, kein einziger Spaß mehr. Aber Jesus hat mich eines Besseren belehrt. Ich habe jetzt mehr Spaß im Leben wie vorher. Ich bin glücklicher wie vorher. Und vor allem sehe ich mein Leben gelingen und nicht irgendwie vor einer Klippe stehen, wo ich kurz vorm Abgrund bin. Wisst ihr, Jesus sollte das Steuer übernehmen. Und dann funktioniert's. Jetzt suche ich gerade das Beispiel, das finde ich gerade nicht mehr. Ja, bin jetzt ein bisschen vom Konzept abgewichen. Ja, ich finde das schöne Beispiel jetzt auch nicht mehr. Okay, gehen wir weiter. Wie gesagt, echte Gnade bringt euch dazu, das Gesetz eigentlich mehr als zu erfüllen. Weil Gott steht nicht immer da und sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Sondern letztendlich ist das Gesetz, ja, so steht es auch geschrieben, in unseren Herzen drin. Und unser Fokus ist nicht mehr ich, die Welt, sondern Jesus. Und wenn wir das gedreht haben, wisst ihr, Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Unser Geist ist aus Gott geboren. Das heißt, unser Geist ist die gleiche Substanz wie Gott. Das heißt, in unserem Geist ist Liebe, die Agape-Liebe, diese Wow-Liebe, die nichts nachträgt, die alles vergibt, die vor nichts irgendwie auch Angst hat. Das ist diese Liebe, aus der sind wir letztendlich geboren, weil Gott Liebe ist. Und aus dieser Liebe heraus leben wir. Da stellt sich gar nicht mehr die Frage, du sollst nicht töten. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr, wenn du aus dieser Liebe herausgehst. Aus dieser Liebe heraus heißt es eigentlich, ich vergeb dir. Ich vergeb meinem größten Feind, weil diese Liebe aus dir herausfließt. Deine Seele wird Probleme haben vielleicht noch, ja, aber umso mehr wir in dieser Liebe wandeln, in dieser Gnade wandeln, wird es aus uns heraussprudeln. Und wir werden mehr und mehr verändert. Weißt du, vielleicht sagst du heute noch, weiß nicht, warum ich das gerade habe, vielleicht auch im Livestream, du kannst der oder der Person einfach nicht vergeben. Das war so schlimm, was sie in meinem Leben getan hat. Begib dich in diese Gnade, in diese Liebe hinein. Und du wirst sehen, wie du dieser Person begegnen kannst, wie du dieser Person vergeben kannst und wie du sogar für diese Person beten kannst. Es macht Jesus. Er switcht dich. Und das ist so wichtig. Weil, wie gesagt, auch mit Unvergebenheit oder so, das macht dich nicht glücklich. Du kommst immer tiefer und tiefer hinein. Es zieht dich immer mehr und mehr hinein und deine Gedanken gehen nur noch von Unvergebenheit zu Unvergebenheit. Wie schlimm, vielleicht kommt noch ein bisschen Selbstmitleid da dazu, wie schlimm es mir doch geht und so weiter und so fort. Es macht dich kaputt. Es macht dich einfach kaputt. Gott möchte aber nicht, dass es dich kaputt macht. Gott möchte, dass du hoch erhoben bist. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte die Fülle des Lebens für dich. Er möchte dich glücklich sehen. Er möchte dich lachen sehen. Er möchte dich voller Freude sehen. Das ist das, was dein Papa für dich möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach wow. Ja? Er guckt dich an in der Früh und sagt wow. Er guckt dich abends an und sagt wow. Und vielleicht guckt er dich auch noch nachts wieder an, wenn du aufwachst und sagt wow. Eigentlich guckt er dich die ganze Zeit an und sagt, wow. Ja, so sieht dich Gott. Also hör auf da damit mit den ganzen Unvergebenheiten und keine Ahnung was. Wisst ihr, ich hätte auch Grund genug, Unvergebenheit zu haben. Ja, ich habe es euch ja mal erzählt mit meinen finanziellen Sachen. Ja, ich könnte auch auf diese Person sauer sein, dass er das überhaupt gemacht hat. Die nächste Person hat dann auch versucht, nochmal irgendwie zu helfen. Die ist dann auch nochmal mit Geld abgehauen. Könnte ich auch sagen, hey, klappt's noch und wie schlimm bin ich dran? Nein, habe ich gar nicht nötig. Habe ich echt nicht nötig. Und das hast du auch nicht nötig. Warum? Weil Jesus das Gute noch draus gemacht hat. Er hat mich hochgehoben. Er hat mir finanziell noch weit mehr gegeben, als ich mir jemals vorstellen konnte, als das mir geraubt wurde. Hey, da hat er noch mal ein Packen draufgelegt und hat gesagt, ja, ich weiß, alles, was der Teufel geraubt hat, na, muss er dir zurückgeben. Und zwar 10-fach, 100-fach. Und Jesus hat's getan. Und deswegen muss ich nicht sauer sein oder irgendwas oder in Unvergebenheit leben, sondern nein. Ich kann sagen, du bist mein Versorger, Jesus. Du machst das Beste draus und ich gehe fröhlich weiter. Halleluja. Wisst ihr, das ist eine ganz andere Einstellung. Sonst würde ich heute Morgen jetzt nicht vor euch stehen. Dann würde ich nämlich jetzt heute Morgen, würde ich dann vor euch sitzen und sagen, und oh, das Leben ist schon hart und eigentlich hat es mir echt schlimm getroffen in meinem Leben und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hey, ja, scheiße, oder? Ja, echt kacke und Menschen sind auch nicht so toll und Freunde und sind eigentlich, ja, weiß auch nicht. Ja, hallo? Nein! Du hast den besten Freund, den besten Papa. Du hast das Allerbeste in deinem Leben und das ist Jesus und er ist für dich. Er ist mit dir und er zieht dich immer nach oben. Also mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Lass es nicht zu, dass irgendwas in deinem Leben dich tangiert, was nicht von Gott ist. Du hast es einfach nicht nötig. Weil Gott, der Allergrößte, der Himmel und Erde erschaffen hat, hat dir persönlich und sagt dir heute Morgen auch nochmal persönlich, ich bin für dich, mein Kind. Ich bin für dich und ich liebe dich über alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Und da bist du eingeschlossen. Ja, da bist du eingeschlossen in diese Liebe. Halleluja. Und das ist echt, echt gewaltig. Das ist, wow. Ja. Wenn wir uns der Gnade hingeben, dann geht, wie gesagt, der Weg nach oben. In Römer 5, Vers 17 noch, ich glaube die letzte Bibelstelle, vorletzte Bibelstelle. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Und nehmt diesen Bibelvers wirklich mal mit, meditiert mal darüber. Römer 5, Vers 17. Und da ist wirklich alles, was ich gepredigt habe, ist da eigentlich mit drin. Wenn du es nicht selber tust, aus deinen Werken heraus, sondern aus seinen Werken heraus, was wirst du dann im Leben herrschen? Und das ist ganz, die Bibel ist so einfach eigentlich, das ist auch ganz logisch, weil Jesus ist hoch erhoben über alles. Jede Macht, der Name Jesus ist größer als alles anderes. Jedes Knie muss sich beugen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und wenn du es jetzt nicht mehr aus deiner Kraft heraus machst, verstehst du? Sondern wenn du in die Gnade reinfällst und es aus seiner Kraft heraus machst, was ist dann? Jeder Umstand, jede Macht, alles was in deinem Leben ist, muss sich beugen und du wirst herrschen im Leben. Weil es er tut, aus seiner Kraft heraus tust du es. Und seiner Macht, das ist einfach die größte Kraft. Es gibt keine höhere Kraft mehr. Und nur da ist ein Herrschen im Leben notwendig. Und Gott möchte wirklich, dass die Christen in dieser Welt aufstehen. Dass ihnen wirklich, dass die Söhne und Töchter in dieser Welt offenbar werden und im Leben herrschen und nicht mehr beherrscht werden. Wir werden in dieser Welt als Christen zu sehr beherrscht noch vom Feind, von irgendwelchen Umständen, von Herausforderungen, von der Zeit. Ja, ich muss da, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Nein, nein. Wer ist der Kopf und wer ist der Schwanz? Du solltest der Kopf sein und nicht der Schwanz. Du solltest nicht hinterher trotteln, sondern du solltest sagen, wo es lang geht. Du solltest dem Teufel Grenzen setzen und nicht dir Grenzen setzen lassen vom Teufel. Verstehst du? Da ist ein Switch wirklich erforderlich, weltweit. Da ist ein Switch in den Gemeinden erforderlich. Dass wir da mehr reingehen, es mehr kapieren, dass wir ihn durch uns wirken lassen. Dass nicht die Gemeinde ihr eigenes Ding macht und Jesus, ja, teilweise schließen sie nicht Jesus aus, aber den Heiligen Geist ausschließen. Das geht nicht. Es ist ein Teil von Gott. Der Heilige Geist braucht Freiraum. Der Heilige Geist sagt uns die Zukunft, er führt uns, er leitet uns. Wenn ich mich von ihm abkapsle und ihm keinen Freiraum gehe, dann mache ich es aus meinen eigenen Werken heraus. Dann mache ich es aus mir heraus. Aber es wird nicht funktionieren, weil so jemand kann nicht herrschen. Gott möchte aber, dass nicht der Teufel auf dieser Welt herrscht, sondern dass die Christen, die Söhne und Töchter Gottes hier auf dieser Welt herrschen. Ja, das möchte Gott. Deswegen bist du hier, dass wir aufstehen, als Gemeinde, als Leib aufstehen und sagen, so nicht mehr Teufel, nicht mehr du setzt die Grenzen, nicht mehr du sagst, was wir dürfen, sondern wir fangen an zu herrschen und wir sagen, wohin die Richtung geht und wir sagen, ob es links oder rechts herum geht, immer aus seiner Kraft heraus, aus Jesus heraus, geführt vom Heiligen Geist und ich sag dir, es wird nicht mehr aufzuhalten sein. Ich sag dir, da wird eine Welle rausbrechen, die nicht mehr aufzuhalten ist, weil die Kraft Gottes hier auf dieser Welt ganz entfaltet sein wird. Halleluja. Halleluja. Und ja, da einfach die Ermutigung nochmal. Und ein kleines Beispiel noch in 1. Korinther 15, Vers 10 heißt es, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade, hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alles andere Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Und wisst ihr, das ist wirklich ein schöner Abschluss, finde ich, wenn du das heute mitnehmen kannst und sagen kannst, auch das möchte ich sagen. Nicht ich habe das alles bewirkt in meinem Leben, sondern ich habe Jesus dem Freiraum gegeben und er konnte es durch mich bewirken, weil ich es zugelassen habe. In allen meinen Bereichen, ja, habe ich es zugelassen, dass Jesus durch mich wirkt. Und wir sehen, was Paulus alles geleistet hat für Jesus. Du hast jetzt vielleicht nicht den gleichen Auftrag wie Paulus, vielleicht doch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir haben viele Gaben hier. Jeder hat einen Auftrag, aber hier auf dieser Welt. Und diesen Auftrag gelingt nur, nicht wenn du es aus deiner Kraft heraus machst, sondern dieser Auftrag gelingt nur, wenn du es ihn durch dich machen lässt. Und dann wird es auch nicht schwierig, sondern dann wird es leicht. Und wie gesagt, dann kannst du auch mit einem Lächeln in den Dienst reingehen, dann kannst du auch ein Lächeln in den Beruf reingehen, dann kannst du auch ein Lächeln, wo auch immer du hingehst, reingehen, weil du weißt, er macht's. Er macht's. Du brauchst nichts zu befürchten, du brauchst keine Angst zu haben, einen Fuß vor deine Haustür zu setzen, weil du weißt, er macht's. Du musst dir keine Gedanken mehr machen, wie wird es nächstes Jahr mit meinem Job, mit meiner Versorgung. Du wirst wissen, er macht's. Es ist eine gewisse Leichtigkeit. Setzt aber auch einen gewissen Glauben voraus. Und dafür möchte ich dich einfach ermutigen. Gott ist für dich. Er hat es dir zugesagt. Er hat es dir zugesagt, dass er dich liebt. Er hat es dir zugesagt, dass er dich versorgt. Er hat es dir zugesagt, dass er dich beschützt. Er hat es dir zugesagt, dass du was Besonderes bist, ein Meisterstück bist. Er hat es dir zugesagt, dass du es nicht aus deinen Fähigkeiten heraus machen musst, sondern dass du seine Fähigkeiten benutzen kannst, dass du es aus ihm heraus machen kannst. Er hat es dir zugesagt. Nimm es doch bitte als Geschenk an. Und das spreche ich nicht nur zu dir, sondern ich spreche es auch zu mir. Nimm es doch bitte als Geschenk an. Nimm es an. Und du wirst merken, wie jeder Einzelne hier aufblüht und wie wir zusammen aufblühen. Und wenn noch mehr es machen in dieser Welt, und es machen schon einige Gemeinden auch in dieser Welt, du wirst sehen, wie sie aufblühen und wie sie vorwärts gehen und wie sie immer mehr Land vom Teufel einnehmen. Und da möchte ich dich wirklich heute ermutigen. Und ich möchte einfach zum Schluss einfach jetzt auch nochmal, dass wir gemeinsam beten. Und ich habe einfach den Eindruck, dass einige auch noch, dass es sie angesprochen hat, dass sie erkannt haben, auch durch den Heiligen Geist, wow, in dem Bereich, da habe ich ja, das habe ich ja noch gar nicht Jesus abgegeben. Da habe ich ja eigentlich mein eigenes Ding immer gemacht. Ja? Oder ich habe es eigentlich immer aus meiner Kraft heraus gemacht. Ich habe auch im Geist gesehen, dass es einige hier gibt, die wirklich erschöpft sind teilweise, also seelisch erschöpft, körperlich erschöpft, weil sie einfach sich abrackern mussten die letzte Zeit, weil sie es aus ihrer Kraft heraus gemacht haben und nicht ihn einfach reingelassen haben. Ich habe auch das ist aber auch am Livestream oder hier, ich weiß nicht, betrifft sicherlich auch mehrere, weil ich das vorher hatte, auch bei der Kindererziehung hatte ich auch das Bild, du weißt einfach nicht mehr, wie du es machen sollst, du weißt nicht, wie es gehen soll. Gib's ihm ab, ja, und da möchte ich jetzt einfach gemeinsam mit euch beten, das aktivieren, dass wir gemeinsam mehr in diese Gnade hineinkommen, in diesen Fluss der Gnade. Ich habe am Anfang schon im Lobpreis einfach das Bild gesehen, wie die ganzen, wie wirklich so der Gnadenstrom hier auch diesen Raum so richtig erfüllt hat. Und ich glaube einfach, da ist heute auch geistlich gesehen so eine richtige Tür aufgegangen, wo der Herr uns noch mehr in diese Gnade hineinziehen möchte. Du bist schon in dieser Gnade, aber Gott möchte dich noch mehr einfach reinziehen, dass es noch einfacher wird, noch mehr aufblüht, ja. Und da möchte ich euch einfach bitten, lasst uns aufstehen, lasst uns da jetzt ins Gebet hineingehen. Lasst uns starten mit Sprachengebet erstmal. Karabashi karabasia drabasandra. Leviesandra bariabashandra basikarabasia drabachandra. Leviesidarararabashandra basikarabasandra barabashikoroboho. Laviasandra bashia rarabasia drabasandra barabashikoroboho. Korabashikarabasia drabasandra barabashia drabasia drabachandra. Kari Chandra Chandra Chera Chalabashi Charabachandra. Oh Herr, ja, wir bitten jetzt wirklich um Vergebung, wo wir es aus uns heraus gemacht haben, wo wir selbstgerecht waren, wo wir es wirklich auf uns geschaut haben, wo wir gesagt haben, hey, wir können doch eh alles super gut, wir können es eh alles besser. Wir legen das jetzt wirklich vor dir hin und bitten um Vergebung, Herr Jesus, und wir danken dir, ja, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, mit deinem Gnadenfluss. Ich danke dir, ja, und denjenigen, wo es jetzt betrifft, ja, mach einfach mal gedanklich, schmeiß es einfach jetzt weg, wo du noch aus Selbstgerechtigkeit vielleicht gelebt hast, wo du gesagt hast, hey, ich kann das viel, viel, viel besser. Schmeiß es jetzt einfach gedanklich weg, ja, in Jesu Namen, weg da damit. Halleluja. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt wirklich diesen Bereich, wo wir jetzt gerade auch abgegeben haben, wo du mit deinem Leben reinkommst. Ich danke dir, Herr, dass dieser Bereich jetzt zum Blühen kommt. Ich danke dir, dass da neues Leben hineinkommt. Ich danke dir, da wo Leere war, wo ihr das jetzt Fülle reinkommt in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, auch, ja, ich habe das immer noch so stark auf dem Herzen, gerade bei der Kindererziehung, wo du nicht mehr weiter weißt, wie soll das weitergehen, was soll aus diesem Kind denn jemals werden, ja, wie kriegen wir das hin? Wir geben es jetzt wirklich dir ab und ich danke dir, Herr Jesus, ja, ich sehe jetzt einfach gerade, wie Jesus wirklich dieses Kind am Arm nimmt, wie er sich jetzt darum kümmert, wo du jetzt werken würdest, und das setze ich frei in Jesu Namen, wo jetzt da Veränderung reinkommt, ja, wo Veränderung reinkommt, wo sich das Kind einfach um 180 Grad dreht, weil es einen Touch von Jesus, weil es einen Touch vom Himmel bekommen hat, in Jesu Namen, das setze ich jetzt frei, Halleluja, danke Herr, danke Herr, danke Herr, ich sehe auch gerade noch Beziehungen, wo Beziehungen einfach nicht mehr klappen, wo der eine oder andere sagt, das muss sich verändern und ich weiß nicht wie, ich kann das aber so, kann es einfach nicht mehr weitergehen, ja, wo du vielleicht schon in der Beziehungskrise steckst, auch vielleicht kurz, wo du sagst, hey, das geht so nicht mehr, ich muss mich da scheiden lassen oder keine Ahnung, aber wo dich trotzdem der Herr dich immer noch gerade irgendwie zurückgehalten hat und ich sehe das jetzt einfach gerade, wo der Herr einfach sagt, gib's einfach mir ab. Gib's einfach mir ab. Gib's einfach mir ab, ja. Und wie Jesus jetzt da wirklich auch in diese Situation reinkommt, wie er Veränderungen reinkommt. Ja, ich sehe jetzt auch gerade, wie ganze Herzen einfach nur kommen, wo neue Liebe einfach reinkommt in diese Beziehungen. Das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Herr, für glückliche Beziehungen, Herr. Ich danke dir für glückliche Ehen, Herr. Ich danke dir, Herr, wir setzen da wirklich deine Gnade frei, gerade jetzt in Familien, in Beziehungen, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Danke, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Du bist genial. Du bist fantastisch, Herr. Und wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir, dass du es wirklich vollbracht hast am Kreuz. Und dass wir einfach nur in diesen Gnadenstrom jetzt reintreten dürfen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich habe einfach gerade den Eindruck, dass der Heilige Geist ja, so durch den Raum weht, den ein oder anderen jetzt noch touchen möchte. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Wehe du, berühr die Herzen. Ja, deck auch auf, wo wir es vielleicht noch aus unserer eigenen Kraft gemacht haben. Oh, danke, Herr. Halleluja. Wehe du, wehe du. Shikarabas, Shikarabacha. Oh, danke, Herr. Mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, ich sehe jetzt auch gerade, es sind noch ein, zwei oder mehr Personen, die wirklich so eine Last haben, wo sie jetzt aber auch erkannt haben, hey, ich habe alles aus mir selber gemacht, ich habe es versucht alles, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es versucht, das alles in Ordnung zu bringen, aber es hat einfach nicht geklappt und ich fühle mich einfach so kraftlos gerade, ja, und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da wieder zu Kraft kommen kann und Ja, einfach diese Kraftlosigkeit, diese Anstrengung aus der Kraft heraus. Betrifft es jemand von euch? Kann kurz die Hand strecken? Okay? Okay. Halleluja, sind einige. Ich möchte einfach kurz für euch beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch kurz nach vorne kommen, weil ich habe gerade wirklich den starken Eindruck, dass gerade hier vorne auch so der Heilige Geist gerade so am Wirken ist mit Kraft und Stärke und wo er euch möglich jetzt auffüllen möchte. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh ja, kommt nach vorne. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist jetzt. Und ja, ich möchte einfach nochmal, dass ihr euch wirklich jetzt gerade bewusst macht nochmal und es wirklich abgebt und wirklich sagt, Herr, oder sprecht mir einfach nach, Herr Jesus, du kennst die Situation und Herr Jesus, ich mach's heute fest, ich gebe es dir jetzt hin und ich nehme es im Glauben aufgrund deiner Verheißung, dass du das Beste draus machst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass in diesen Bereich jetzt Leben hineinkommt. Dass dieser Bereich jetzt aufblüht, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt jeden, streckt euch einfach mal die Hand aus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich mit Kraft füllst. Kraft von dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dass neue Frische jetzt hineinkommt. In Jesu Namen. Ich danke dir für einen neuen Touch jetzt in Jesu Namen, Herr. Kraft und Stärke. Kraft und Stärke. In Jesu Namen, Herr. Neue Kraft und neue Stärke. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Füll ihn, füll ihn, füll ihn. Ja, füll sie auf mit neuer Kraft, mit neuer Stärke. In Jesu Namen spreche ich Kraft rein. Kraft in diesen Körper. Halleluja. Kraft in diesen Körper. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Mehr von dir. In Jesu Namen. Neue Kraft. Neue Kraft. Halleluja. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Keine eigene Anstrengung mehr, sondern von dir. Von dir geht's. Von dir geht's ab. Ich danke dir, Herr, von dir geht die Kraft los. Von dir, Herr, neue Kraft in Jesu Namen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Neue Kraft, neue Kraft, neue Kraft in Jesu Namen. Halleluja, neue Kraft in Jesu Namen. Danke, Herr, danke, Herr. Wow, da ist wirklich hier vorne, ich spüre hier wirklich die Gegenwart. Meine Füße zittern so ein bisschen. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Da ist Kraft. Füllt euch noch einmal. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, da ist wirklich, ich habe das wirklich im Geist gesehen, wieder ein neuer Aufbruch. Da ist eine neue Kraft auch da. Es zieht euch auch da hinten. Kraft kann man immer brauchen. Halleluja. Zieht euch ja wirklich. Oh, Gott ist so stark da. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Gebt ihm nochmal einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Genau, ihr dürft gern auf die Plätze gehen. Halleluja. Aber ihr dürft gerne auch stehen bleiben kurz noch an euren Plätzen. Genau. Weil ich habe noch ein Beispiel gefunden, das dir vielleicht gefehlt hat. Genau, bleibt gerne, steht einfach mal alle auf nochmal. Genau. Und zwar, wir wissen alle, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir wissen auch, in der Bibel steht, dass zwei weitere Männer rechts und links von ihm gekreuzigt worden ist. Und es steht auch geschrieben in Lukas, was die Männer gesagt haben, was sie für eine Einstellung hatten. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann, Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und diese beiden Männer repräsentieren dich und mich. Jeder Mensch auf dieser Welt wird repräsentiert von diesen beiden Männern am Kreuz. Und es ist wirklich so, wie es Christian gesagt hat. Der eine wird durch das Gesetz verurteilt. Er hat gesündigt. Beide haben gesündigt. Beide haben für ihre Vergehen den Tod verdient. Und der eine Mann hat Jesus gesehen und hat über ihn gespottet. Aber der andere Mann, der hat's gesehen. Er hat erkannt, Jesus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Er hat's erkannt, dass Jesus wirklich für seine Sünden und für seine Vergehen am Kreuz gestorben ist. Er hat's erkannt. Und er hat zu Jesus geblickt und hat gesagt, Jesus, ja, er hat's verstanden. Er hat's verstanden, dass er ohne Jesus wirklich verloren geht. Und ja, jeder Mensch hat die Entscheidung, auf welcher Seite er stehen will. Möchte er auf der einen Seite des Kreuzes bei dem Mann stehen, der weiß, dass er gesündigt hat, aber er sagt, ja, Jesus, wer bist du, und ihn verspottet? Oder möchtest du auf der anderen Seite stehen, bei dem Mann, bei dem zweiten Mann, der es erkannt hat und gesehen hat, ich habe gesündigt in meinem Leben. Ich habe Sünde in meinem Leben. Und ich glaube, jeder von euch hier in diesem Raum weiß in seinem Leben, dass er gesündigt hat. Ich wusste es immer tatsächlich. Und Jesus wirklich, er steckt dir heute die Hand aus vom Kreuz. Er steckt dir heute die Hand aus. Ja, schließ mal deine Augen und sieh es wirklich. Jesus hängt am Kreuz und er steckt dir die Hand hin und sagt, mein Kind, ich sterbe hier für dich gerade jetzt. Und ich weiß, du hast gesündigt und ich weiß auch, was du getan hast. Und ich werde für dich und für deine Sünden sterben. Ich habe für dich die Bestrafung auf mich genommen. Ich werde für deine Sünden sterben. Ich werde dafür wirklich bestraft. Ich werde sie auf mich nehmen. Aber es ist deine Entscheidung, ja, mich um Vergebung zu bitten. Es ist deine Entscheidung zu sagen, Herr, vergib mir, weil Jesus ist dort gestorben an unserer Stelle. Er ist dort gestorben an unserer Stelle, damit wir nicht sterben müssen, damit wir nicht in die Hölle kommen. Weil wenn wir ohne Jesus sterben, werden wir für immer getrennt sein von Gott. Wir werden für immer in der Hölle landen. Aber wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens, wenn wir wirklich dieses annehmen und sagen, Herr, ich kann nicht ohne dich. Jesus, ich weiß, dass ich sterben werde ohne dich. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe ohne dich. Wenn wir das sagen, wenn wir von Herzen umkehren, wenn wir sagen, Herr, komm in mein Herz, Herr, komm in mein Herz, Herr, vergib mir meine Sünden, Herr, komm in mein Herz. Wenn wir von Herzen wirklich ausrufen und sagen, Herr, vergib mir, ich kehre um. Wenn wir das tun, dann kommt Jesus und nimmt all die Sünden weg, was du getan hast. Er nimmt all diese Schlechte weg und gibt dir ein neues Leben. Er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Freude, er gibt dir Liebe. Und ja, dieses Geschenk ist heute da, es steht im Raum für dich. Und wenn du noch nie in deinem Leben Jesus als deinen Herrn bekannt hast, wenn du noch nie in deinem Leben entschieden hast, ja, Jesus, komm in mein Leben, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben. Es ist ein Gebet, es ist ein Gebet, es ist keine Beichte, wo du sagen kannst, okay, es ist keine billige Gnade, wo du sagst, ja, vergib mir und morgen mache ich das Gleiche wieder, sondern es ist wirklich, es ist eine Umkehr. Es ist eine Umkehr. Es wird heute ein neuer Tag für dich beginnen. Es ist eine Umkehr von den alten Wegen in die Nachfolge von Jesus. Ihn zu lieben, ihn zu kennen. Und er wird all das wegnehmen, was in deinem Leben war. Und ich habe es heute gesehen, hier sind Menschen da und am Livestream, ihr seid wirklich, es ist wie, als würdest du in so einem Pech stecken. Dieses Pech, ja, brodelt und geht dir bis zum Hals und du weißt, wenn du jetzt stirbst, wenn dein Kopf unter Wasser kommt, dann wirst du für immer in diesem Pech gefangen sein. Aber ich sag dir heute eins, Jesus wird dich da rausziehen, heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute kannst du wirklich in Freiheit kommen. Heute ist der Tag, heute. Heute. Es wird keinen Grund länger zu warten, weil niemand garantiert dir, wann es soweit ist, wann dein Kopf wirklich nach vorne klappen wird und im Pech versinken wird. Und wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich dir wirklich die Möglichkeit geben, gib mir ein Handzeichen. Ich will mit dir und für dich beten. Ich will mit dir beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Ich will mit dir beten, dass Jesus an erster Stelle kommt. Ich will mit dir beten, dass er deine Sünden vergibt und dir ein neues Leben gibt. Wenn du das machen möchtest, ja, ich sehe eure Hände. Ja, wenn du das machen möchtest, dann streck Jesus wirklich die Hand aus. Streck die Hand aus nach Jesus. Streck die Hand aus. Er sieht deine Hand. Er liebt dich so sehr. Er möchte dich heute frei machen. Er möchte dich heute heil machen. Er möchte dich heute nach Hause bringen, ins Vaterhaus der Liebe. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Und ja, ich möchte dich einladen. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Ich möchte mit dir und für dir beten. Ja, genau. Komm einfach nach vorne. Lass uns gemeinsam beten und Jesus in unser Herz einladen. Kommt nach vorne. Schämt euch nicht. Kommt nach vorne. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo, hallo. Sind da noch mehr? Ist da noch jemand, der heute wirklich dieses neue Leben beginnen möchte mit Jesus? Der heute ja ganze Sache mit Jesus machen will? Ich glaube, es sind noch ein oder zwei Personen da, die wirklich gezogen werden durch dieses Wort, die sich aber vielleicht schämen, hervorzukommen. Es gibt keinen Grund zur Scham, weil jeder von uns weiß einfach, ja, jeder von uns wusste, dass er sündigt. Jeder von uns hat diesen Schritt getan, wo er sagt, okay, Jesus, ich möchte diesen Schritt jetzt machen. Also komm vor, wenn du noch im Herzen hast, wenn der Heilige Geist dich zieht, wenn du weißt, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Ja, sei gern dabei, Halleluja. Ja, und dann würde ich einfach sagen, ich würde euch jetzt ein Gebet vorsprechen und ihr könnt es mir einfach nachsprechen. Und auch du am Livestream oder du am Platz, ihr könnt gern mitbeten. Einfach die Augen schließen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und wieder auferstanden bist und heute lebst. Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden und sei der Herr meines Lebens. Ich gebe dir mein Herz. Danke für eine Hoffnung. Danke für eine Zukunft. Und ich will dir ab heute folgen, Jesus. Und ich kehre mich um von meinen alten Wegen. Und ich folge dir ab heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Steckt gerne die Hände aus und lasst uns wirklich segnen und sagen, ja, danke Jesus, danke für meinen Bruder, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du ihn gesehen hast. Danke, Jesus, dass alles jetzt abfällt, was ihn jetzt noch halten wollte, Herr. Danke, Jesus, dass alles jetzt geht, was ihn verdammen wollte. In Jesu mächtigen Namen breche ich wirklich alle Dunkelheit aus deinem Leben, in Jesu Namen. Oh, danke, Herr, ui, für Freiheit in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du ihn füllst mit deinem Geist jetzt. Oh, danke, Herr, für Freude. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie gezogen hast. Danke, Herr, dass sie wirklich deine wunderschöne Blume ist, Herr. Danke, Jesus, dass du sie so sehr liebst, dass du für sie den schlimmsten Tod wirklich auf dich genommen hast, Herr, damit du mit ihr Gemeinschaft haben kannst. Danke, Herr, dass du sie an dein Liebesherz jetzt ziehst. Danke, Herr, dass du ihr offenbarst, wie sehr du sie liebst, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, dass du meine Schwester siehst, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass nichts und niemand sie jemals mehr aus der Hand des Vaters reißen kann. Du bist sein für immer. Für immer bist du sein. Nichts und niemand kann dich jemals mehr aus seiner Hand reißen. Nichts und niemand, niemals mehr. Du bist seine Tochter. Danke, Heiliger Geist. Amen, Amen, Halleluja. Ja, gebt ihr mal einen kräftigen Applaus. Ihr dürft euch gern umdrehen und hinter euch stehen ganz liebe Mitarbeiter, die gerne noch mit euch sprechen wollen. Genau, die gerne auch noch weiter vor euch beten. Halleluja. Ja, und wenn dich dieses Wort auch am Livestream angesprochen hat, dann schick uns eine E-Mail, ruf uns an. Wir würden so gern uns freuen, von dir zu hören. Und ja, Gott liebt dich unfassbar. Amen. Halleluja. So, dann dürfen wir jetzt noch eine Sammlung einnehmen. Auch da, frag einfach mal den Heiligen Geist, was soll ich denn heute geben? Auch du am Livestream. Frag einfach mal den Heiligen Geist, was soll ich heute geben? Auch da fühl dich ganz, ganz frei. Und lass dich da einfach auch führen. Ja, also wie wir es heute gelernt haben, einfach fallen lassen, auf ihn hören, weil er macht's perfekt. Deswegen hast du die Möglichkeit, jetzt zu geben. Du hast hier die Möglichkeit, per Bar zu geben. Oder wenn du es Bar nicht dabei hast, ist unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung. Da kannst du es draufschreiben und dann im Nachhinein auch überweisen. Ihr am Livestream habt die Möglichkeit, es auch zu überweisen, per PayPal oder per Kreditkarte. Zu geben. Wie gesagt, fühlt euch da frei und lasst euch einfach auch mal so richtig inspirieren vom Heiligen Geist, was er euch dann zeigt. Genau. Wenn ihr es dann habt, dann dürft ihr die Eimer rumgeben. Und solange die Eimer rumgehen, habe ich noch zwei Zeugnisse. Ein Zeugnis heißt, ich habe über YouTube einen Gottesdienst von Glory Life gesehen, Titel Im Zentrum der Herrlichkeit. Dabei wurde ich an meinem Fuß geheilt. Seit Anfang Januar hat sich durch eine banale Prellung ein Schmerzsyndrom am Fuß gebildet. Ich konnte 3 Monate nicht laufen und der Fuß war geschwollen. Ich habe mir den Gottesdienst angehört und die Schwellung ging zurück und der Fuß wurde leichter. Da ich noch andere Symptome im Körper habe, werde ich mir weitere Gottesdienste von Glory Life anschauen. Danke, Jesus. Halleluja. Also wenn du dabei bist, für dich ein Gruß und vollständige Heilung. Genau, dann noch ein zweites Zeugnis. Eine Mutter bat uns, für ihren 18-jährigen Sohn zu beten, der in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht war. Das Amtsgericht hatte entschieden, ihn für 3 Wochen dort zu behalten, da er aufgrund seiner psychischen Erkrankung eine Gefahr für sich und andere darstellte. Wir beteten mit der Mutter um Heilung und Befreiung für ihren Sohn. 5 Tage später rief der junge Mann verwundert an und fragte, warum er in der Anstalt wäre. Er bemerkte, dass die anderen Patienten sehr ungewöhnlich verhielten, während er sich völlig klar fühlte. Die Ärzte überprüften seinen Zustand und entschieden, die Behandlung vorzeitig zu beenden. Statt der geplanten 3-wöchigen Behandlung war der junge Mann bereits nach 5 Tagen vollständig genesen und wurde kurz darauf aus der Klinik entlassen. Seine Mutter, ja, es kommt noch besser. Seine Mutter erzählte ihm, dass Jesus ihn geheilt hat. Der Junge hat sich daraufhin neu für Jesus entschieden. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus ist echt der Hammer. Wie gesagt, er ist unser Versorger und wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir Zeichen und Wunder einfach erwarten. Genau.